Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu einem nächsten Eintrag in das Tagebuch für das Pokémon Legends ZR Game. Und du hast dir einfach jetzt die Anmoderation geschnappt. Das ist frech. Hab ich. Und zwar folgendes: Wir haben gestern nach der letzten Aufnahme noch ein bisschen gespielt. Ein bisschen viel, weil wir wollen ja auch mit der Story vorankommen und müssen das jetzt alles irgendwie uns noch aus den Fingern saugen. So. Aber ich würde mal sagen, das ist so in der Nacht so richtig schön eingesickert in unsere Gehirne. Und ich glaube, da können wir das jetzt nochmal ganz gut verarbeiten. Ich wittere ganz viele Momente, in denen wir beide so, wie war das nochmal genau jetzt? Ne? Also wir haben wirklich noch ein bisschen gespielt, einige Story-Elemente noch gestern Abend mitgenommen, aber dachten uns dann, das ist zu spät, um noch ein Tagebuch dafür aufzunehmen. Und jetzt hoffen wir, dass wir in der Früh alles auf die Kette bekommen. Genau, also von dem, ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hattest, von der zweiten Aufgabe von dem Clan, der dritten Aufgabe, die zweite Aufgabe hatten wir gemacht, die dritte Aufgabe, die steht jetzt quasi als Startpunkt da und es geht bis hin, kurz vor dem Ausscheidungskampf, wie war der Begriff? Aufstiegsmatch. Also komplett falsch. Um den Rang B tatsächlich. Also wir sind ja Rang C und jetzt geht es um Rang B. Das heißt, mutmaßlich kommt da jetzt inhaltlich auch nicht mehr so viel, weil wir ja schon an der Spitze fast sind. Also es spitzt sich immer weiter zu im wahrsten Sinne des Wortes. Wir machen dann noch die dritte Aufgabe von dem Clan. Da ging es dann darum, das fand ich ganz witzig, dass Kinder belästigt werden. Sie werden belästigt von irgendwelchen Menschen. Von Mitgliedern der Illumina City Gesellschaft der Kampfkonnoisseure. Kurz CGKC? ICGK? Irgendwo wird die offizielle Abkürzung noch genannt. Kein Plan. Ich fand das auf jeden Fall sehr witzig, weil hier wird so ein bisschen sinnbildlich das aufgemacht, was ich auch so ein bisschen innerhalb der Community fühle oder generell in Gaming-Communities. So, dass so die Älteren, so ne Erwachsene, kommen dann so auf Kinder zu. Ja, du machst das alles falsch. Ältere Leute klingt das so ein bisschen übertrieben, ne? Aber so, ich sag mal so Gatekeeping in der Community. Gatekeeping in Gaming Community. So, mach das mal so. Nein, nutz mal lieber die Attacke und so. Das habe ich da so ein bisschen skizziert gesehen. Und die Kinder kommen dann ganz, ganz entrüstet auf uns zu und sagen, die nerven uns so, die belästigen uns so. Und dann kämpfen wir gegen zwei Leute von dieser Kampfgesellschaft. Dann kommt auch Ravan an und ordnet das auch nochmal ein und so und dann kommt auch schon die nächste Situation, die wir mit Ravan erleben, also dem Anführer von diesem Clan. Schon eine ulkige Situation, oder? Ja, also ich finde es auch witzig, dass der nach jeder erledigten Aufgabe nochmal auftaucht. Der könnte ja auch einfach anrufen, so, das hat er ja vorher auch immer gemacht. Aber jetzt in dem Fall war das sehr, sehr gut. Er lobt uns nochmal, weil wir ja so bescheiden sind, weil wir ja diese Megamanie-Pokémon so im Stillen bekämpfen, ohne dass halt jemand davon weiß. Das findet er bemerkenswert. Und dann geht's auch schon zur nächsten Sache. Da wird nämlich rumgeschrien ein paar Meter weiter runter die Straße, was uns da so entgegenschlägt und die ganze Szenerie, dieses Ganze, wie das ausgeht, das war für uns beide so ein bisschen mit so einem, ich sag mal, bitteren Beigeschmack, oder? Ja, das ist schon speziell. Also wir haben hier eine Situation, dass die Präsidentin Jette statt Jogurette, dass die Präsidentin da auf der Straße mit unserem Sidekick zusammensteht. Auch eine Charakterkombination, die man eher tendenziell nicht so kennt. Und gegenüber von diesen beiden steht eine Gruppierung an Menschen, eine Bürgerinitiative, die sich lautstark beschwert über das Ausbreiten und Zunehmen von den Natursektoren, den Wildsektoren. Diese ganze Situation wird dann so weit aufgelöst, also die Gruppe beschwert sich, die Menschen beschweren sich gegenüber der Präsidentin und so, die wollen sie zur Rede stellen und die Situation wird dann so aufgelöst, dass wir mit Ravan dazukommen, weil dann entsprechend um Hilfe gerufen wird, wir nehmen uns dem an, das ist quasi um die Ecke, laufen dahin und bekämpfen dann einen von der Bürgerinitiative und verjagen diese Initiative damit, was ich irgendwie total, also das ist das Gefühl, was ich dadurch habe, kommt aus derselben Schublade wie das Gefühl von den anti-obdachlosen Bänken in der Stadt. Ne? Also das ist ja total, total bizarr, dass hier die Devise ist, nein, wir schützen die Quasar Corporation, wir schützen die Chefin der Quasar Corporation vor den garstigen Bösen, und die werden auch in ihren Anliegen als total irre und total dumm dargestellt. Oh ja, ne? Also Ravan kommentiert das dann auch so, ja, ist ja auch irgendwie, ist ja auch schon komisch und so. Ich finde das seltsam. Also das Anliegen, dem wir ja auch schon mehrmals begegnet sind, in den normalen Teilen der Bevölkerung hier in der Stadt, in Illumina City, dass es irgendwie komisch ist, dass diese Wildsektoren mehr und mehr werden, dass das irgendwie total sich strange anfühlt, dass die Quasar Corporation eigentlich irgendwas ist, was eine Organisation ist, der die Bevölkerung nicht wirklich traut, und dass da noch mehr hintersteckt, aber irgendwie möglicherweise Pläne vertuscht werden und so weiter. Das sind ja alles schon legitime Kritiken, und dass das hier so radikal abgewatscht wird, das ist seltsam. Und dass wir sogar wirklich, also im wahrsten Sinne, sind wir ja die exekutive Staatsgewalt, die unliebsame Bürger hier in ihrem legitimen Protest von der Straße wegprügelt. Natürlich in einem Pokémon-Kampf und nur bei einem, ne? Aber von der Systematik her ist es ja genau das. Dass unser Sidekick da jetzt mit der Präsidentin rumsteht, wäre jetzt für mich gar nicht mal so abwegig, weil er ja mit denen nun mal zu tun hat. Er hat ja viel mit Vincent auch zu tun, bekommt ja ständig die Anrufe. Er ist ja quasi unser Mittelsmann zu der Quasar Corporation. Natürlich trotzdem, also für mich war es eher komisch, dass unsere liebe Jette da auf der Straße steht. Einfach so, ohne irgendwelche Bodyguards oder zumindest einen Chauffeur oder so hätte ich jetzt an ihrer Seite gesehen. Aber sie steht ja mit unserem Sidekick da wirklich einfach nur so rum. Und genauso wie du schon gesagt hast, wir haben ja dann einen Doppelkampf mit Ravan. Also wir und Ravan kämpfen gegen einen dieser Bürger, die sich Sorgen machen, was ich ja finde auch berechtigt ist. Also theoretisch ist das so ein bisschen so, ich fühle mich halt einfach in so eine Richtung gedrängt, die ich aber vielleicht gar nicht halten möchte, in dem Moment zumindest, ne? Und indem wir halt die Bürger da besiegen und sie quasi verjagen, mehr oder weniger. Im Endeffekt ist es dann aber so, dass Ravan ja auch gar nicht weiß, was da eigentlich abgeht, weil er fragt ja die Präsidentin noch, ob die Quasar wirklich dafür verantwortlich ist, beziehungsweise ob da halt was dran ist, dass die wilden Pokémon von, beziehungsweise durch die Quasar Corporation da in die Stadt gelangen. Und ich weiß gar nicht, wann das kommt, aber sie erklärt sich auf jeden Fall auch noch. Ich glaube, das ist dann irgendwie in einem ruhigen Moment noch passiert. Aber so richtig, also diese Erklärung, die von ihr kommt, ist wirklich wie, als wenn man heute Politikern beim Reden zuguckt oder halt in Leuten, die eine große Riesenfirma haben. Das sind halt alles nur so Floskeln, die alle so an der Oberfläche schwimmen und die sagen weder richtig ja noch nein. Deswegen, ja, war das auch alles so ein bisschen, also diese ganze Situation war so, was geht hier vor sich? Hat für mich Ravan trotzdem noch mal sympathischer gemacht. Also zumindest um einiges sympathischer als unsere liebe Jette von der Quasar Corporation. Also die werden mir immer, ich sag mal, ungeheuerer. Ja, dass Ravan noch mal deutlich sympathischer wird, das kommt ja auch noch mal verstärkend im Nachgang noch hinzu. Aber ja, die ganze Situation ist einfach wirklich, wirklich weird. Also warum ich hier nochmal zur Erklärung, warum ich hier den Sidekick nicht so wirklich mit der Präsidentin verorten konnte, ist einfach dadurch, dass wir auch, also natürlich hat der Sidekick eine Anbindung zu Vincent und zu der Corporation an sich. Aber diese Charakterkonstellation haben wir so in dieser Form noch nicht gesehen. Ne? Wir haben noch nicht gesehen, dass eine direkte Anbindung existiert. Es ist halt immer nur der Mittelsmann zwischen der Präsidentin und unserem Sidekick letzten Endes, der Vincent, der da quasi so das Nadelöhr für die Corporation ist, genau, der Sekretär. Dass hier quasi dieser direkte Draht auch existiert zwischen Sidekick und Präsidentin, das ist auf jeden Fall neu. Ich glaube, war das nicht irgendwie Zufall, dass er da vorbeigekommen ist und sie ihn gesehen hat und dass sie in Schwierigkeiten ist? Ich weiß das leider nicht mehr genau. Ja, Zufall, Zwinker, Zwinker. Also das ist, ich habe da, ach, keine Ahnung, ich bin mal sehr gespannt. Ich hoffe, dass das noch vernünftig aufgearbeitet wird, dass wir hier gezwungen sind, letzten Endes die Staatsexekutive zu spielen. Ne? Ja, jedenfalls löst sich die Situation ja dann auf und unser Sidekick geht die Präsidentin quasi noch nach Hause bringen, so habe ich das verstanden. Und wir kehren zurück zum Hotel. Ravan geht in sein interessantes Haus, sage ich mal, in sein Clan-Gebäude. Sein Bunker. Sein Bunker. Genau, und wir kehren zurück zum Hotel. Da finden wir dann Duro. Ich habe jetzt schon meiner Kuro gesagt, aber wir könnten die ja auch vereinen, die zwei. Ding ist real. Nee, das nicht, aber einfach nur, weil die oft auch zusammen hocken. Duro und Kaelin. Genau, die uns dann quasi im Hotel begrüßen. Ja, unser Sidekick ist natürlich mal wieder nicht da. Ich glaube, da beschweren sich die beiden auch so ein bisschen. Wir haben halt die Aufgaben erledigt und das Ganze wird so ein bisschen als soziales Engagement bezeichnet sozusagen. Ja, und dann bekommen wir auch schon einen Anruf nochmal von Ravan, der uns nochmal zu sich bittet. Und da geht es dann darum, dass Ravan Narren an uns, schon wieder stolper ich über exakt dieselbe, Narren gefunden, Narren gefressen, über dieselbe Redewendung, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, Ravan ist sehr interessiert an uns, so umschreibe ich das mal. Wir werden nochmal eingeladen in seinen Bunker. Und Ich finde es da sehr gemütlich. Ja, es ist auch. Ich finde auch Ravan richtig, richtig gut. Ich habe mich sogar outfitmäßig farblich schon angepasst, bevor ich da reingegangen bin. Ich habe nämlich jetzt auch einen lila Dress an. Und Sneaker. Ja, aber die sind halt auch bequem. Guck mal, er hat keine Sneaker an, aber die sehen auch bequem aus, die Schuhe. Auf jeden Fall hocken wir da. Ravan hat Gefallen an uns gefunden. Der findet uns irgendwie cool. Er lässt uns quasi das Erarbeiten von dem Zinssatz jetzt ab dem Zeitpunkt, wo wir diese Aufträge gemacht haben für ihn, sagt, ne, das ist genug, aber eine Sache möchte ich da noch machen und zwar möchte ich mal gerne gegen dich kämpfen und das ist natürlich auch interessant, dass wir dann quasi von Ravan zum Kampf herausgefordert werden. Das nächste Aufstiegsmatch, also wir haben jetzt zwei in dieser ganzen Chose hier. Ein gegen einen haben wir schon gekämpft, das ist eben der Ravan und der zweite kommt noch. Das Match gegen Ravan, da dachte ich mir erst, huiuiui, was das wohl wird. So, also man kann ja schon sich so denken, was er so für Pokémon hat, ne, so Gift-Typ. Wie fandest du den Kampf? Ich fand ihn eigentlich ganz gut, also ich fand ihn eigentlich ganz entspannt. Natürlich habe ich keinen Bodentyp oder so, deswegen bin ich da so ein bisschen drumherum gebullshittet, aber an sich fand ich den eigentlich, also generell diese ganzen Kämpfe, Trainerkämpfe, die werden jetzt erst im späteren Verlauf dieser Aufnahme hier dann wirklich nochmal richtig knackig, habe ich das Gefühl. Aber so ab dem Punkt zu diesem Zeitpunkt war das eigentlich noch gut handelbar. Er hat auch eine neue Mega-Entwicklung, wie hieß das Pokémon? Karapendra, glaube ich, die Endentwicklung von dem kleinen Giftwürmchen aus Generation 5. Insgesamt bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich wirklich nicht mehr überrascht bin. Also jeder wichtige große Charakter nimmt irgendwie scheinbar an diesem Turnier teil. Und selbst Yakuza-hafte Strukturen scheuen sich da nicht, in diese Turniergeschichte mit involviert zu sein. Eigentlich sind die doch gar nicht so Yakuza-haft. Ich meine, die helfen sogar kleinen Kindern. Und wir haben drei, ich sag jetzt mal, bullshittige Aufgaben erledigt und unsere Zinsen sind dahin. Erstmal will ich noch sagen, nach dem Kampf mit Ravan, das fand ich total niedlich irgendwie. Ich weiß nicht, die haben es hier anscheinend in Illumina so mit ihren Fistbumps, weil auch da machen wir eine mit Ravan. Das fand ich irgendwie sehr, sehr, sehr süß. Keine Ahnung. Ich mag ihn irgendwie total. Ja, und er probelt noch so ein bisschen, ne? Team MZ kann froh sein, quasi uns in ihren Reihen zu haben, weil er hat uns nämlich angeboten, seinem Clan beizutreten und ich so, ja, klingt interessant und er so, nee, bleib mal bei Team MZ. Ich habe auch so, wusste ich gar nicht, ne? Ich hab auch so geantwortet, ne? Ich habe auch so ein bisschen gehadert, soll ich meine Freunde verraten? Aber nee, ich dachte mir so, das ist dieselbe Situation wie damals auf der Nugget-Brücke in Generation 1. beziehungsweise generell in den Kanto spielen, willst du Team Rocket beitreten? Ja, so, ne? Ja, wieso nicht, ne? Also, naja, gut. Danach geht's jedenfalls wieder ins Hotel. Es wird lecker schmecker gegessen. Unser Sidekick entschuldigt sich bei uns. Ich weiß gar nicht, was wir dann noch alles besprechen. Nicht mehr so viel, glaube ich. Und dann kriegen wir Besuch im Hotel. Ja, unerwarteten Besuch, unerwarteten Besuch. Wir haben gerade eben noch mit ihm gefistbumpt und schon besucht uns unser neuer Bro, unser neuer Homie, ja, bei uns at home und ja, will bei uns einchecken. Und das ist so eine sehr, sehr, also ich liebe diese ganze Szene drumherum und das, was da jetzt noch folgt, weil es wird so wissentlich, willentlich damit gespielt, dass wir nicht wissen, also das ganze Thema irgendwie aktuell ist, dass wir immer noch nicht wissen, wer ist Freund, wer ist Feind. Ja, wem können wir vertrauen, genau. Und damit spielt diese Szene wirklich sehr, dass Ravan, mit dem wir jetzt eigentlich so semi-cool sind, I guess, dann eincheckt und wir erstmal instinktiv Böses ahnen und alles drumherum, das so ein bisschen triggert, bis dahin, dass er dann auch so mit dem Rücken zu uns gewandt in den Fahrstuhl geht, logischerweise aber dann sich nur so halb umdreht und so eine sehr, sehr coole Pose hat, während dann die Fahrstuhltüren zugehen und so, das ist wirklich mit uns über die Schulter hinweg spricht und keine Ahnung, vorher auch, als er AZ gegenübersteht und so, auch so dieses leicht abfällige, ja, es scheint also wahr zu sein mit den über 3000 Jahren und so. Was soll ich denn eintragen hierbei beruflich? Freelancer oder irgendwie? Alleskönner war das, genau. Genau. Also auch ultra, ultra witzig. Das Ganze wird ja dann aber auch relativ schnell in der Szene danach aufgelöst. Wir haben nochmal dann eine Spekulation drumherum. Was kann der Typ denn wollen und so? Ein bisschen Dialog. Ist ja komisch, ist ja strange. Und dann am nächsten Tag, ne, wir wachen dann auf, sitzen dann morgens mit unseren Freunden am Kaffeekränzchen, sage ich mal. Dann kommt Ravan schon hinzu und holt den Sidekick hin, lobt in höchsten Tönen die Qualität des Zimmerservices. Die Sauberkeit. Die Sauberkeit, ne? Ach, alles blitzeblank und die Pokémon hatten auch Futter und alles Mögliche. Wow! Wow. Wow, geiles Hotel. Geil Beißer Hotel, Mensch. Und, ne, und wie gesagt, der Sidekick ist wohl für den Zimmerservice zuständig und scheinbar wusste das Ravan, denn ein üppiges Trinkgeld wird gegeben, ein maximal üppiges Trinkgeld. Und schon in diesem Moment, bevor der Sidekick dieses Trinkgeld dann verschämterweise zurückgeben könnte, kommt dann der Gehilfe hinzu von der, also der erste Mart quasi von der Organisation, von dem Clan, sagt dann, ja Mensch, Boss, ne, wir müssen los und so weiter. Ach, ja, ich will sie abholen und so. Ach Mensch, hier, du bist das, ja Mensch, dann zahl mal meine Schulden zurück. Und dieser Moment, wenn sich der Sidekick einmal so umblickt, ja, okay, das Geld, was ich gerade bekommen habe, ja klar, hier, ja genau. Und all das gibt einem so das Gefühl, Mensch, Ravan wollte uns nicht nur die Zinsen erlassen, durch diesen Kampf hinweg, den wir gegen ihn hatten, sondern auch die kompletten Schulden erlassen, mit seinem eigenen Geld als Dummy, aber zeitgleich sein Gesicht nicht verlieren innerhalb seiner Organisationsstrukturen. Er hat Respekt für Menschen, für gute Menschen und auch für Pokémon. Also ich glaube, er ist echt ein super-duper Kerl. Ich glaube, dieser ganze Clan, diese ganze Organisation versteckt sich einfach nur hinter ihrem bösen Image, um wirklich gute Dinge zu tun. Und das Einzige, was ich mich frage, ist, wenn hier AZ ist ja nur mal 3000 Jahre alt, ob der das weiß, weil er, als Ravan reingekommen ist ins Hotel, er hat ja nichts gesagt. Doch, AZ hat nur ganz kurz und knapp geantwortet, wie lange wollen sie einchecken oder irgendwie so ein, zwei Sätze von AZ, nur so organisatorischer Natur. Es war wirklich nicht viel und wo du vorhin sagtest, ne, er ist ja dann in den Fahrstuhl gegangen und hat uns so eine schöne Nacht oder so gewünscht gute Nacht, träumt schön oder so hat er gesagt. Ich dachte mir so, oh mein Gott, was passiert jetzt? Ich habe wirklich damit gerechnet, dass wir jetzt quasi so eine Schwarzblende kriegen. Wir liegen im Bett und plötzlich rumpelt es irgendwie ganz laut und auf einmal ist irgendwas los, ne? Aber gleichzeitig dachte ich mir auch so, nee, Ravan, also der wird nichts tun. Wenn, dann ist das jemand anderes, der hier irgendwie was im Schilde führt. Aber dass natürlich das dann kommt, das ist schon richtig nice, dass also ich mag den Typen sowas von gerne. Ich kann es gar nicht sagen. Das war schon von Anfang an so. Ich wusste nicht wieso. Ich mochte einfach sein Aussehen, sein ganze, die ganze Charaktergestaltung so rein äußerlich fand ich schon richtig nice. Und er ist, ich glaube, charakterlich einfach auch ein richtig guter Typ. Ja, ja. Innerhalb seiner Charakterisierung, es passt perfekt zu dem, was etabliert wurde. Wir brechen mit diesem Wer ist gut und wer ist böse Schema. Und deswegen kann ich auch inzwischen mich so ein bisschen mit dem Gedanken arrangieren, oder der Gedanke kam auf, was ist, wenn AZ, den wir bisher als einen guten Charakter erlebt haben, was ist, wenn der große Plot-Twist am Ende ist, die ganze Zeit der Böse hinter all dem ist ja AZ. Weil wir wissen ja auch, dass AZ diese, der war ja, das wurde ja in den Dialogen zuvor, als wir das erste Mal bei der Quasar Corporation waren und dann der Vincent erzählt hat, was vor 2 Jahren passiert ist und dass AZ da irgendwie reingestürmt ist und mit ihm geredet hat und so weiter, da haben wir dann auch erfahren, dass AZ mit der Quasar Corporation irgendwie gemeinsame Sache macht, insofern, dass dieses Turnier, also dieses Turnier wird ja auch von der Quasar Corporation mitunter veranstaltet und dass AZ dieses Turnier mit vorgeschlagen, mit angeleiert hatte, um diese, ich glaube, dass die Begründung war, um die Megamanie-Pokémon irgendwie zu bändigen, irgendwie so in der Richtung. Auf jeden Fall gab es da irgendeine Begründung. Deswegen, wer weiß, vielleicht ist dann am Ende der große. Wir wissen, dass AZ dieses fürchterliche Kriegsverbrechen von vor 3000 Jahren gemacht hat, aus X und Y. Ne? Und wir sind bisher dadurch, dass er am Ende von X und Y mit Floette vereint war und dass er über seine Reise hinweg scheinbar Reue gezeigt hat und als so eine weise Figur dargestellt wurde. Ne? Was ist, wenn all das nur Schall und Rauch ist und all das jetzt hier und jetzt hier quasi in diesem Spiel seine bösere, seine jähzornigere Natur wieder rauskommt? Halte ich bisher für unwahrscheinlich. Aber das Spiel, darauf will ich hinaus, das Spiel gibt mir ein Gefühl, wo ich solche Twists erwarten könnte. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich da einfach reinfallen, glaube ich, weil die ganze Story um AZ ist in meinem Kopf nicht mehr so ganz so vorhanden. Deswegen, ich schlage mich jetzt erstmal auf Ravans Seite, da fühle ich mich sicher. Und beobachte weiter, bin aber auch mitten natürlich im Geschehen. Es geht auch gleich weiter und zwar passiert Folgendes dann, das finde ich auch sehr spannend. Wir sind ja, also Team MZ will sich ja jetzt weiterhin trotzdem natürlich um die Megamanie-Pokémon kümmern. Jetzt gerade, wo die Schulden ja auch erledigt sind, kann man sich wieder auf andere Dinge konzentrieren. Und wo wir gerade bei AZ waren, der gibt nämlich Duro und Kay jetzt auch einen Megaring und einen Megastein. Und daraufhin haben wir ein kleines Match gegen die beiden, ein Kräftemessen. Das ist dann Hauptmission 25. Das war auch relativ schnell erledigt. Duro kann noch gar nicht megern, weil sie ihr Sternlu noch nicht entwickelt hat. Der Kampf ging also, fand ich, auch relativ zügig voran. Dann das Match gegen Kaelin. Sehr, sehr cool, die Megaform von Irokex. Das sieht für mich so ein bisschen aus wie so ein geisterhafter Umhang, beziehungsweise, also es sieht ja, es hat ja so eine andersfarbige, also eine weiße Hose jetzt an, mit so Schlitzen quasi an den Knien und dann halt so eine Art Jacke mit Kapuze. Ein Hoodie. Oder so ein Hoodie. Ja. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Also das hat schon richtig gut zum Pokémon gepasst. Also die haben da jetzt nicht die Welt bewegt an dem Pokémon. Das fand ich aber auch schon sehr, sehr gut so. Fand ich aber auch schön, dass es zu Kaelin passt. Ne? Mit Modedesign und so ein bisschen cooleres Outfit und vor allem weiß und so. Also das ist so sehr, sehr im wahrsten Sinne des Wortes maßgeschneidert auf den Trainer. Ja. Was ich noch als kleine Side-Note witzig fand, du hast eben gesagt, dass Sterndu ist noch nicht entwickelt. Duro will es nicht entwickeln, weil sie Sterndu süß findet. Ja, danach geht's dann weiter. Ich glaube, unser Feedback, ja, du sagst gerade gar keinen Bock, unser Feedback gestern war, dass sich all das, was jetzt kommt, anfühlt, also wäre Pokémon Legenden ZA ein Anime, wäre all das, was hier kommt, wäre all das gefühlt zumindest ein Filler-Arc. Das wird am Ende noch in die Hauptstory eingewoben, aber bisher, wie soll ich sagen, kommt das alles irgendwie sehr, sehr random aus dem Nichts und wir fokussieren uns eigentlich storytechnisch auf andere Dinge, aber nichtsdestotrotz ist das hier, wird man gezwungen, dann einen ganz anderen Pfad jetzt einzuschlagen. Wir hocken da wieder bei unseren ehemaligen gescheiterten Existenzen von Team Flair und dann kommt eine, ich will sagen, in einem Maid-Outfit, wirklich radikal in einem Maid-Outfit angezogene katzenhaftes Maid-Outfit angezogene Person an, die uns in diese Strukturen von dieser Kampforganisation anleiert. Das ist die gute Astera, die kommt auch von der Illumina Cities Gesellschaft der Kampfkonnoisseure und lädt uns im Auftrag ihrer, ja, ich nenne sie jetzt mal Chefin zu einem, also lädt sie ein, lädt uns ein, so. Was mir bei dieser ganzen Sache da noch nicht aufgefallen ist, das sehe ich jetzt erst in den Screenshots auch, sie hat ja auch einen Megastein dran. Das hätte mir vielleicht dann schon ein- oder auffallen müssen. Dann hätte ich nämlich gewusst vorher schon, dass wir gegen diese Uschi auch nochmal kämpfen müssen. Dieses Ganze, was jetzt kommt, ne, war für mich sowieso so, was passiert hier eigentlich? Wer ist das? Was will die? Hä? Und ja, ich würde sagen, da springen wir mal ein bisschen durch, weil auf jeden kleinen Pups, der da passiert, muss man ja, glaube ich, auch nicht eingehen. Wir werden dann eingeladen oder wir werden angehalten, da bei dieser Gesellschaft vorstellig zu werden und so weiter. Machen dann noch einen kleinen Schlenkerini zu dieser Modeboutique. Wir müssen kämpfen dort gegen eine Person, die unbedingt die Mega-Entwicklung sehen möchte. Wir haben beide erstmal probiert, das ohne Mega-Entwicklung durchzubringen, ne, weil so, ha, okay, gut, dann megert man. Ja, das, ja. Dann bekommen wir da von dieser Modeboutique, dieser edlen Modeboutique, die ja auch in X und Y so war und wo man halt auch erstmal seine Style-Punkte in X und Y für sammeln musste, um da überhaupt reinzukommen. Da bekommen wir ein Outfit geschenkt. Und dieses Outfit ist absolut scheußlich. Du bist die Person von uns beiden, die sich am meisten mit Mode auskennt. Ich trage teilweise wirklich noch löchrige Jacken. Auch mit Stolz trage ich die, weil warum? Auch wechseln, ne? Funktioniert ja noch. Du bist unser Sidekick. Genau, weil es ist nämlich auch ganz interessant, es geht ja darum, dass wir in die EGKC, jetzt haben wir nämlich auch die Abkürzung, weil das ist ja Hauptmission 26, eine Einladung von der EGKC. Unser Sidekick trägt ja, also eigentlich geht es darum, dass wir beide uns umziehen müssen, aber nur wir kriegen oder holen uns dieses super schicke Outfit, was ich auch wirklich hässlich finde. Es ist halt so ein Anzug mit so Mustern, also Anzug ja, aber für mich bitte ohne Muster oder wenn dann nicht die Muster. So, ich kann das gar nicht so beschreiben, so barockhaft, Bordüre, keine Ahnung, irgendwie sowas, finde ich jetzt auch nicht so nice. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, als wir nämlich in diesem Hotel, in diesem Luxushotel ankommen oder auch schon vorher, das weiß ich nicht mehr genau, sagt nämlich unser Sidekick, also in meinem Fall nämlich Alton, dass er seine Jacke nicht ablegen möchte, denn die gehörte seiner verstorbenen Mutter. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, also sehr, sehr interessant. So ein kleiner Side-Note, was seine Vergangenheit oder wahrscheinlich auch ihre Vergangenheit, weil Sita wird bestimmt das Gleiche gesagt haben, angeht. Der hat jedenfalls immer noch seine, ich sag jetzt mal vorsichtig, so Schlabberklamotten an. Was ich auch nicht so wild finde. Also ich hätte gerne auch meine Klamotten anbehalten. Naja, jedenfalls wartet dann diese katzenhafte Maid auf uns in der Lobby, die dann auch so rumseufzt und ganz generell auch schon der Abgang, den sie gemacht hatte bei diesem kleinen Restaurant oder was das ist, so, also alles richtig komisch. Die verhält sich einfach komisch, finde ich. Ja, also ich würde da jetzt auch nicht auf jedes kleine Detail eingehen, jede kleine Charakternuance, weil das ist alles so, oh, ich will mich jetzt nicht, das ist auch einfach rein persönlich, ich will mich jetzt nicht mit irgendwelchen Kram beschäftigen, großartig, der mich einfach im Spiel echt genervt hat und das geht dann auch noch weiter. Wir werden dann ja eingeladen in diesen Raum hineingeführt, wo wir dann die verschiedenen anderen, ja, wichtigen Charaktere sehen. Canary, die Skelabra-Tante, Ravan sehen wir da rumsitzen, hier den Gromomo, der steht da auch noch rum und dann kommt auf einmal diese komische Prinzessin Violet an. Es fühlt sich alles so... Ja, also sie hat schon das... Irgendwie passt das schon zu diesem Charakter. Sie hat schon irgendwie so einen Style. Das soll ja auch einfach so sein. Kann sie auch. Jedenfalls soll es dann zu einem Kampf kommen. Du hast schon gesagt, wer so alles dabei ist. Genau, wir sind eben auch eingeladen und sollen diesen Kampf machen. Aber wir bekommen einen Anruf von Vincent, glaube ich. Also unser Sidekick wieder. Und zwar geht es darum, dass natürlich wieder Megamanie-Pokémon los sind sozusagen. Und dann müssen wir gehen. Und diese Astera, diese katzenhafte Maid, die sagt uns mehrmals, ne, so bitte geht nicht, bleibt hier, bla bla bla. Wo ich mir so denke, lass mich in Ruhe, ich will hier weg. Was soll ich hier, ne? Dann geht's wieder zurück ins Hotel zu einer Besprechung mit Duro und Kaylin. Und da erfahren wir dann die nächsten drei Megamanie-Pokémon, die da wären Frostetje, Bisaflor und Altaria. Und wir haben uns, glaube ich, beide so gedacht, was passiert hier? Plötzlich sitzt jemand, in Anführungsstrichen, und zwar diese Frau Violet am Tisch. Ich weiß auch nicht warum, aber keiner von unser Charakter nicht und auch von den anderen drei nicht, dreht sich um, weil sie blabbert ständig dazwischen, ist halt bei unserer hier Besprechung über die Megamanie-Pokémon dabei und irgendwann so, oh, warte, was machst du denn hier, ne? Mhm. So, wo ich mir so denke, okay, ich dachte, das mit den Megamanie-Pokémon soll irgendwie geheim bleiben. Warum darf die hier oder warum kann die hier so einfach reinplatzen? Jedenfalls nervt sie uns da bei unserem Meeting und will uns zur Party zurückholen, in Anführungsstrichen Party, ne, zu diesem Kampfgeschehen, das sie da organisiert hat, wie auch immer. Aber das lassen wir nicht zu, weil wir wollen uns halt erstmal um die Megamanie-Pokémon kümmern. Und so dampft sie dann erstmal wieder ab. Generell diese ganze Szene mit ihrem Auftauchen dort fand ich ultra witzig. Man darf halt nur nicht drüber nachdenken. Man darf halt nur keinen Feldweg weit drüber nachdenken. Ne? Man könnte es sich erklären mit, ja, sie ist ein Hologramm schon zu diesem Zeitpunkt, aber es ist halt visuell nicht ein Hologramm, von daher muss man schon davon ausgehen, also auch ne, wenn sie dann wieder abgeführt wird, herausgeführt wird aus dem Hotel, das würde ja auch keinen Sinn machen, wenn sie nicht hier, also wenn sie zu diesem Zeitpunkt hier ein Hologramm wäre. Ja, ich gehe mal sehr, sehr stark davon aus, dass das einfach, also es ist einfach nur zum Gag. Es ist einfach nur ein Gag. Sowas wird ja auch in Anime öfter gemacht, wo man sich dann fragt, irgendwie, huch, Nanu, wie ist der dann hier hingekommen? Es ist einfach, glaube ich, ihr Charakter, weil sie wird ja noch zum Hologramm. Ich glaube, so auf die Kämpfe an sich von den Megamanie-Pokémon müssen wir jetzt nicht so eingehen, oder? Die haben wir halt alle geschafft. Einer mehr schwer als der andere. Was dann, glaube ich, wichtiger ist, aber auch richtig, richtig nervig, ist nämlich, dass dann diese Violet als Hologramm wirklich genau hinter uns auftaucht und uns da die ganze Zeit auf den Sack geht und so Megamanie-Entwicklung, hä? Und hier und da und bla bla bla und sie will uns jedes Mal dazu drängen, so jetzt bitte komm doch zu meiner Party, wo ich mir so denke, Mädel, was ist los mit dir? Nur weil du reich bist, scheinbar, kannst du dir nicht alles leisten. Lass mich in Ruhe meine Arbeit machen. Ich find's spannend. Ne? Auf der einen Seite hat Pokémon Legenden ZA viele richtig coole Charaktere. Auf der anderen Seite haben wir hier schon den zweiten Charakter, der arschnervig ist. Wir haben Canary, die fucking nervig ist, fucking, ne, der auch Teil von diesem Turnier ist. Und hier diese Violet, die halt wirklich nochmal die Nervigkeit von einer Canary auf die Spitze treibt in ihrer Art. Von daher, es ist schwierig. Es ist gelinde gesagt schwierig. Aber ja, wie gesagt, Megamanie-Pokémon haben wir durch. Dann krauchen wir zurück ins Hotel. Dort gibt es auch nochmal ein bisschen Dialog drumherum. Auf einmal kommen dann die Schergen, will ich fast sagen, die Angestellten von der Violet und wollen uns zu einem Kampf herausfordern. Der eine Kampf schwerer als der andere. Da ist dann der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, wird schon ein bisschen knackig. Ne? Auch gerade mit dem von der Katzenlady, wie hieß sie, Astra oder so, Astera, die dann ein Mega-Tandrak hat, was halt auch sehr, sehr reingehauen hat. Von daher, da wurden schon die Kämpfe sehr, sehr schwierig. Generell zeichnet sich hier zu diesem Zeitpunkt ab, dass innerhalb dieser ganzen Geschichte oder dieser Art von Gesellschaft vorrangig Drachen-Pokémon am Start sind. Ich bin mal sehr gespannt, ob dann auch die Violet also vorrangig Drachen-Pokémon hat. Ne? Da hat ja auch jeder Trainer, jede Trainerin in dem Turnier sein gewisses Thema. Aber ja, ich bin mal sehr gespannt. Genau. Ich finde ja diese Astera als Charakter eigentlich auch sehr, sehr lustig. Die rastet ja quasi richtig aus. Die hat richtig Bock auf diesen Kampf und erzählt uns dann im Nachhinein noch, nachdem wir gewonnen haben, dass sie vor 2 Jahren gegen Violet eine Niederlage kassiert hat und sie, also diese, sie dann gezwungen hat, dieses Outfit anzuziehen und wo ich mir so denke, okay, also diese Violet, ich weiß ja nicht, ich bin froh, wenn ich von der weg bin. Die hat übrigens dieses Hotel in einen Violet-Sektor verwandelt. Das heißt, diese Sektoren-Umrandung gibt es halt hier jetzt auch und zwar in so lila, passend zu ihrer Farbe, weil lila ist so ihre Farbe oder pink, keine Ahnung. Ja, jedenfalls ist dann diese Mission damit abgegolten. Dann erfahren wir eben auch, dass Violet unser nächster Gegner ist und dieses, wie sie den Sektor quasi ausschaltet, ist auch einfach witzig. So, sie macht so eine Herzposition und schreit ganz laut, Violet Sektor aus. Und, ja. Und dann ist dieser Sektor halt einfach aus. Und ich denke mir so, hätte ich das jetzt auch machen können? Das hat so ein bisschen was, ne? Ich habe ja eben, ich habe vorhin so ein bisschen was erzählt von, wenn das ein Anime wäre, dann wäre das hier ein Filler-Arc. Hier hatte man so ein bisschen diesen Magical Girl Anime Typus aktiviert, ne? Ja, so ein bisschen, ne, mit dieser Pose und so. Aber nein, ihr Outfit hat sich nicht geändert. Das ist das Gleiche. Auch mit ihr gibt's noch einmal eine Fistbump. Eigentlich finde ich sie ganz, ganz cool, aber sie ist sehr so drüber, ne? Also sehr so Action und ich brauche Kämpfe und also ich bin auch froh, dass sie weg ist. Danach startet dann schon die Hauptmission Nummer 30 auf dem Weg zu Rang B und da endet quasi unsere Erzählung jetzt. Jetzt geht es ab zu Violet. Ich bin gespannt, wie das wird, ob wir nervigen Situationen noch weitergehend begegnen, neuen Situationen begegnen, ob da irgendwie die anderen Turnierteilnehmenden auch nochmal eine Rolle spielen, dass wir uns vielleicht nochmal gegen alle durchprügeln müssen. Ich muss insgesamt echt sagen, und ich glaube, das haben wir beide gestern Abend auch noch sehr, sehr stark gemerkt, also dieser ganze Effekt von, oh, die neue coole Kampfmechanik und so weiter, dieses All-New, All-Different-Feeling, das ist so ein bisschen weg jetzt zu diesem Zeitpunkt. Man hat sich gut dran gewöhnt und wir haben irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass vieles sich sehr starr repetitiv wiederholt. Also ich glaube, wenn wir nach dem Kampf gegen Violet jetzt nochmal mit, oh, hier sind 3 Mega Manie-Pokémon angeleiert werden, dann rollen wir, glaube ich, beide die Augen, ne? Allerdings, ja. Also ich bin sehr, sehr, sehr froh, wenn Violet weg ist. Die muss auch nicht nochmal auftauchen. Ich muss mit der Frau nichts zu tun haben. Ich will das bitte entscheiden können, dass ich sie ignoriere. Und ich hatte ja in der letzten Aufnahme auch schon gesagt, dass ich keine Lust mehr habe auf diese Megamanie-Pokémon. Du hattest ja auch gesehen, dass es mittlerweile mehr Megasteine zu kaufen gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob es in dieser Steinboutique war oder bei der Quasar. Jedenfalls reicht es mir jetzt auch damit, ne? Also es ist halt, wie du schon sagtest, dann immer der gleiche Ablauf. Und es fehlt, wie wir auch schon gesagt haben, halt einfach dieses Gegengewicht dazu, dass man halt sich anderweitig mit den Pokémon beschäftigen kann. Und wenn es hier irgendwie sei, dass du dich irgendwie im Park auf eine Decke setzt oder was weiß ich, am Wasser irgendwo so Plätzchen, das wäre halt einfach ganz schön. Das fehlt halt einfach, weil für mich besteht dieses Spiel bisher nur aus Kämpfen, Kämpfen, Kämpfen, Kämpfen und auffangen, ja. Aber es ist halt für mich ein bisschen anstrengend, weil ich finde, Pokémon lebt jetzt nicht unbedingt nur von den Kämpfen, vor allen Dingen die Spiele auch nicht. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass, also mein Problem sind ja nicht mal die Kämpfe an sich. Ne? Wie gesagt, die Kampfmechanik ist ja auch gut und die funktioniert. Ich finde, das, was mich stört, ist einfach dieses Formelhafte. Das Spiel hat jetzt so einen Loop erreicht, wo sich gewisse Dinge immer exakt sklavisch wiederholen. Bei Legenden Arceus hatten wir halt auch verschiedene Muster, dass Bosskämpfe am Start sind und so weiter. Aber da war dann Arctilas halt groß und die Bosskämpfe waren ja anders. Das hatten wir auch in der letzten Aufnahme schon gesagt gehabt. Aber eben dieses, also es wirkt jetzt sehr, okay, wir haben unser Muster, wie das Spiel funktioniert, gefunden und das wiederholt sich wirklich wie eine Blaupause vom vorherigen immer sklavisch wieder und wieder und wieder und wieder. Und das ist mein Problem, dass da die Variante fehlt. Dass da die Variante davon fehlt, okay, oh, Trainerkampf, Austragungsmatch, oh, wieder gute Nacht, dann jetzt hier wieder Megamanie, dann wieder das, dann wieder das, dann wieder das, ohne dass innerhalb dieser Sparten jeweils großartig variiert wird. Es ist halt nur, okay, welches Monster der Woche haben wir denn heute? So, und das ist halt die Variante. Ja, genau, richtig. Also ich hoffe, dass das jetzt dann ein Ende hat Und ich hoffe, dass wir mehr jetzt auch über die Geschichte von Ravan etc. herausfinden. Und wie gesagt, dass die Violet jetzt hinter uns liegt. Schnell weg. In dem Sinne schnell weg und schnell rein in das nächste Kapitel von den Tagebüchern. Bis dann. Bis dann.